Allerdings kannst du erstmal Tickets konsumieren. Da war's da. Erstmal schön alles den hinkommen. Da war's da. Yeah! Mach dein Job richtig, Posse! Yeah.